Labor für Entrepreneurship. Heute ein ganz besonderer Leckerbissen. Ein Start-up sozusagen mitten im Start-up. Seit gestern 14 Uhr? Ja, seit gestern 14 Uhr. 14 Uhr ist Konstantin Kutzer mit seiner Idee live im Internet, also online. Wenn ich es im einen Satz sagen kann, wenn Sie das nächste Mal Passbilder brauchen, nicht zum Fotografen gehen, seine Website aufrufen und da ist alles drauf, dass man biometrisch so richtig reinguckt und dann sein Foto hat und der Fotograf macht Klick und dann sind die Fotos da und bei ihm, wenn einem die Fotos nicht gefallen, nochmal, so lange bis sie einem gefallen. Das gilt auch für Bewerbungsfotos, auch für alle anderen Fotos, die man macht. Und es ist deutlich billiger als beim Fotografen. Habe ich es richtig wiedergegeben? Ja, das ist genau so. Normalerweise kommen Studenten meine Sprechstunde und haben irgendeine Idee und ich sage, oh weil nicht gründen, lieber erstmal an der Idee arbeiten, ausarbeiten, noch lange nicht fertig. Da kam mal jemand, der hat mir das erklärt und sagte, das leuchtet mir ein, ist eigentlich fast fertig. Wenn Sie wollen, bin ich hier Business Angel. Dann lief er weg, dachte ich mal sehen. Irgendwann kam er wieder und sagt, das wäre doch was. Also jetzt bin ich sein Business Angel, es wird sehr ernst. So richtig, hundertprozentig, dass es klappt, wissen wir im Moment nicht. Wird es angenommen? Wir würden Sie heute gerne ein bisschen so zum Testen animieren. Wollte verwenden sagen, wäre ganz falsch gewesen. Animieren und natürlich auch mit einem Incentive. Also heute ist es 2 Euro. Genau, anstatt 5,80 Euro für 12 80. Bilder ist der normale Preis, aber für heute Aktionspreis für 2 Euro. Und wenn man 12 Bewerbungsbilder und 12 Passbilder zusammen macht, dann sind es wirklich nur 2,80 Euro, anstatt 8,80 Euro. Also das ist ein Angebot. Das gilt wie lange? Bis heute Mitternacht oder sowas? Genau, bis circa Mitternacht gilt. Bis circa Mitternacht. Also haben Sie Gelegenheit, Preiswerte. Und natürlich der Wunsch, auch ein bisschen rückzumelden, was ist falsch, was ist oder unglücklich oder was versteht man nicht, solche Sachen. Also genau. Ja, manche Sachen merkt man auch erst, wenn es läuft und da hat sich Konstantin entschieden für so eine mehr experimentelle Phase, bevor man dann richtig den vollen Preis verlangt und genau. Es dann ganz harter Ernst wird. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Ja, es gab einen Tag, an dem ich gezwungen war, mir Passbilder für meinen Ausweis herstellen zu lassen. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wie mache ich das jetzt? Ich muss zum Fotografen gehen. Okay, wo ist ein Fotograf bei mir in der Nähe? Habe ich mir die erste Frage gestellt. Gut, wie viel nimmt der? So aus Erfahrung wusste ich aus meinem letzten Besuch, so circa 6 bis 8 Euro nimmt der. Dafür bekomme ich 4 Bilder. Er wird sich 5 bis 10 Minuten Zeit nehmen. Geduldig sind die Fotografen nicht besonders sozusagen. Und ich habe keine große Auswahl an Bildern. Also ich kann mir nicht selbst aussuchen, was ich für ein Bild aufnehmen will. Ich bekomme da 3 sozusagen Schnappschüsse vorgesetzt. Und das war mir, ich war unzufrieden damit, ich war mit der Lösung unzufrieden und habe mir überlegt, das kann man doch selber machen. Wir haben doch überall moderne Technologien, die wir auch alternativ einsetzen können. Und dann kam ich auf die Webcam, ich habe ein Notebook, da ist die Webcam eingebaut, heute werden Notebooks fast serienmäßig mit Webcams ausgestattet. Und dann habe ich mir überlegt, das kann man doch selber machen, mit seiner Webcam am Notebook. Und so ist im Prinzip die Idee entstanden. Ich habe mir sozusagen die Seite erstellen lassen, habe an der Idee weiter gearbeitet, hatte davor natürlich die Idee an Professor Faltin angetragen. Er war sofort bereit, mich sozusagen zu unterstützen. Und jetzt ist es soweit ausgereift bisher, dass wir hier sind. Jetzt bleiben wir mal so nochmal am Anfang. Also ist es ein Patent, ist es eine Erfindung? Überhaupt nicht. Es ist was, sagen wir mal, bei Stinkordinäres. Jeder hat eine Webcam, warum soll ich nicht selber Fotograf sein? Früher konnte ich das nicht, kann ja schlecht mich selber und muss einen anderen bitten. Und dann habe ich da Daten und dann muss ich die im Computer und verschicken und so weiter. Also die Idee, diese Komponente Webcam, die sowieso da ist, jedenfalls in Zukunft da sein wird und bei manchen auch schon ist, nutzen, also nicht Hightech selber entwickeln, wo sonst immer so der als Königsweg gilt, zur Gründung irgendeine neue Nanotechnologie oder Biochemie oder sowas, sondern etwas Vorhandenes nutzen und ja, worin besteht jetzt die eigene Leistung, das so zu programmieren, dass man es einfacher verwenden kann. Muss man gleich dazu sagen, Sie haben es ja gar nicht selber programmiert. Nächste Komponente, jemanden, der da Erfahrung hat im Internet, mit Website, das zu integrieren, das hochzuladen und so weiter. Also die erste Komponente ist die Webcam, die zweite Komponente ist das Programmierpaket, kann man sagen. Genau, also die erste Komponente ist die Webcam, die wir sozusagen eigentlich schon haben. Die zweite Komponente ist die Programmierung, wo ich mir Hilfe gesucht habe. Die dritte Komponente war bei mir eine grafische Leistung, also Designleistung, das sollte ja auch optisch schön ansprechend sein. Die vierte Komponente war, mir jemanden zu suchen, der bei mir die Buchhaltung macht, weil ich das gerne abgeben wollte. Und die fünfte Komponente war es natürlich, ein Labor zu suchen, ein Fotolabor, das bei mir auch mir die Bilder entwickelt und diese dann verpackt und versendet. So, und diese Komponenten gibt es, die sind alle professionell, ja. Keine Anfänger genommen. Sie koordinieren die Komponenten, also das, was vielleicht in Zukunft klassisch wird, Gründenhauskomponenten, nicht ein eigenes Gebäude, eigene Arbeitsplätze, eigene Maschinen, sondern vorhandene Komponenten neu kombinieren. Ja. So gibt es nicht, wie sie es bisher, wie sie es machen. Und ja, jetzt gucken wir uns mal an, vielleicht wie es geht. Ja, ich würde es gerne vorstellen, wenn wir hier kurz auf dem Bildschirm umschalten könnten. Also, wir haben eigentlich, unser Ziel war es, möglichst simpel zu programmieren und möglichst auch simpel in der Bedienung das zu handhaben, damit Besucher unserer Website das auch gleich verstehen. Wenn man auf Click Your Passfoto drückt. Wir haben eine Helferin im Hintergrund. Genau, das ist unsere Helferin. Erscheint eine Maske, vielleicht könntest du mal ein bisschen runterscrollen auf der rechten Seite. Super. So, erscheint eine biometrische Maske hier in der Mitte. Die Maske entspricht den Normen der Bundesdruckerei. Das ist wichtig, wenn man Bilder für den Pass oder den Ausweis aufnehmen will, muss man bestimmten Normen entsprechen. Wir haben hier Hinweise wie Kinnlinie, minimaler Augenbereich, maximaler Gesichtsbereich. Das sind so Hinweise, die auch der Fotograf vor Ort bei sich hat, indem er so eine Schablone hat. Hier links geben wir die wichtigsten Hinweise nochmal kurz im Überblick. Auch nochmal die Bilder hier, wie man sich so positionieren sollte. Wir haben auch nochmal einen Hinweis, wer es ganz genau haben will, kann direkt sich zur Bundesdruckerei verlinken und das ganz genau durchlesen. Aber letztendlich ist der zweite Klick, indem man sich der Maske entsprechend positioniert und auf Foto aufnehmen drückt. Wir haben eine zeitversetzte Auslösung und schon haben Sie Ihr biometrisches Bild selbst aufgenommen. So. Wo sieht man das jetzt? Man sieht es hier, also man sieht es hier, dass man das aufgenommen hat. Wenn man jetzt auf dieses Foto bestellen drückt, müssen wir einen Moment warten. Das Bild wird jetzt übertragen, was erstellt würde, und wird in einen Bogen aus Bildern sozusagen integriert. Und wenn man jetzt zum Beispiel hier drauf drückt, dann weiß man, so einen Bogen bekommt man zugesendet. Da sind 6 Bilder drauf. Man kriegt insgesamt zwei solche Bögen, so 12 Passfotos sind dann insgesamt drauf. Und die kriegt man dann innerhalb von 2 bis 3 Werktagen nach Hause gesendet. So, und jetzt gucke ich mir das Bild an und denke gerade, wenn ich das erste Mal gemacht habe, die Augen sind schief oder es sieht noch nicht gut aus. Das gefällt mir nicht. Ja, da kann man zum Beispiel ein neues Passfoto aufnehmen drücken. Oder einfach direkt über die Startseite nochmal von vorne anfangen, das ist egal. Und jetzt mache ich ein zweites Foto. Genau, also hier kann man... Und das kostet nichts. Das kostet gar nichts. Kann ich so lange machen, wie ich will. Man kann so oft aufnehmen, wenn man jetzt sozusagen sein Foto aufnimmt und man sagt, ja, meine Locke steht hier, mir gefällt das nicht. Diese Zeit nimmt sich kein Fotograf im Labor. Der gibt Ihnen 5 Minuten Zeit, das ist sozusagen seine Arbeitszeit. Drückt man einfach auf neues Foto aufnehmen und fotografiert sich von neuem. Man kann es wirklich so oft probieren, bis man sich wirklich gefällt. Wie bitte? Das sagt, dass wir eigentlich 100 Mal das machen können und so lange, bis einem das Porträt, so Stichwort Porträtfoto, ja. Bewerbungsfoto, ich kann also so lange probieren, bis ich finde, es drückt mich aus. Genau. Ja. Wir haben also nicht nur diese Funktion, wir haben auch die Funktion, dass man bei uns zusätzlich Bewerbungsfotos machen kann. Das heißt, heutzutage sind wir viele gezwungen, dass wir sehr viele Bewerbungen versenden müssen, sodass es sich wirklich auch preislich nicht lohnt, jedes Mal neue Fotos aufnehmen zu lassen. Das ist jetzt ein Bewerbungsfoto. Genau. Hier haben wir keine Maske, hier haben wir 2 Hinweisbilder und auch natürlich einen anderen Hinweistext. dass man sich im Outfit entsprechend der zu besetzenden Position kleiden sollte. Ähnliche Hinweise. Wenn man zur Bank geht. Genau. Und dass man dann hier eben auch von etwas weiter entfernt oder von der seitlichen Stellung, so wie die Hinweisbilder hier sind, in diversen Positionen einfach sein eigenes Bewerbungsbild aufnehmen kann. Und keine Palmen im Hintergrund, das keine ist bei Palmen. Personalchefs. Das geben wir auch hier. Also wir sagen, dass der Hintergrund einfarbig hell sein soll und ähnliches. Aber unsere Helferin hat gerade Palmen im Hintergrund. Und das wiederum kann man so oft machen, was man will. Also man kann praktisch die Software verwenden, für eigene Bilder machen. Das, klar, das tut nicht weh. Das tut der Company nicht weh. Nein. Und da hat man ein Tool, so lange zu fotografieren, bis man ein Porträtfoto hat, wo man sich so einigermaßen drin wohlfühlt. Genau. Kann man so sagen. Genau, man hat hier noch den Vorteil, dass man also die dritte Funktion, wenn man auf Home geht nochmal, wo man die Gesamtübersicht sieht, hat man die Funktion, dass man eigene Fotos hochladen kann. Viele haben bereits eine CD oder auf einer Festplatte mal vor langer Zeit von einem Fotografen ein Bild bekommen. Es geht ganz einfach, sie laden das Bild hier hoch, durchsuchen das, das braucht man jetzt nicht machen. Weil wie sonst eben wäre bei Windows auch, dass wenn man was genau, dass man einfach ganz normal die Festplatte durchsucht oder die CD, das Bild hochlädt. Unser Programm wandelt es so um, dass sie einen Bogen mit 6 Bildern und 2 solcher Bögen bekommen. Und dann nach 2 bis 3 Tagen haben Sie die Bilder im Briefkasten. Also der Vorteil ist, ich muss nicht loslaufen mit meiner CD, sondern ich kann am eigenen Rechner bleiben, mache Klick und 2 bis 3 Tage kriege ich vom Labor zugeschickt. Genau. Muss also nichts gemacht haben und ich weiß vorher den Preis. Alles genau. Und so weiter. Ja. Und ja, soweit. Jetzt ist noch eine andere Idee dabei. Marketing. Marketing würde jetzt normalerweise einen Flyer verteilen und irgendwo inserieren. Machen Sie Ihr Foto auf dieser Click Your Pick Website. Jetzt hatte er eine Idee. Derjenige, der das mal gemacht hat, versteht das. Wenn er jetzt irgendwo ist, sagt er, brauchst du nicht ein Passfoto? Komm, ich zeig dir, wie es geht. Machen wir hier direkt. Ich bin dein Fotograf, ich helfe dir. Ich habe schon ein paar Mal gemacht. Also die, die wollen oder die es schon mal für sich gemacht haben, können es weiterempfehlen und die verdienen was dran. Genau. Wie geht das? Also der Gedanke ist, dass man selbst Fotograf wird. Also Fotograf nicht nur von sich selbst, sondern auch für andere. Das heißt, man kann seinen Freunden, Bekannten, seinen Verwandten einfach die Funktion zeigen. Und wenn man sich sozusagen auf die Funktion, wenn man hier draufklickt, dann kann man sich als Fotograf anmelden oder auch registrieren, wenn man noch nicht registriert ist. Und für jedes Foto, was Sie zum Beispiel von einem Bekannten oder von einem Freund erstellen, ein Pass- oder Bewerbungsbild, kriegt man als Dankeschön 1 Euro gutgeschrieben, die man am Ende des Monats dann überwiesen bekommt. Die muss man nicht verwenden für Bilder, sondern die kriegt man ausnahmsweise überwiesen. Genau, die kriegt sonst man kriegt richtig. Man immer so Gutscheine. Bei die kriegt man richtig man, ausgezahlt. Ja, also werden Sie Millionär? Nur 1 Million Fotos? Genau, jeder muss einfach, jeder kann sich sozusagen was Kleines dazu verdienen, indem ja. er... Aber die Idee ist, Marketingkosten zu sparen und zu sagen, bevor man da ins Blaue hineinwirbt, lieber der es gemacht hat, der überzeugt ist. Genau. Also Kunden werben andere Kunden, virales Marketing, in der Hoffnung, dass sich das möglichst schnell verbreitet. Genau. So, was haben wir irgendwas vergessen an der Idee? Nein, wir haben eigentlich alles dargestellt. Jetzt waren wir gestern in der Lehrveranstaltung. Wie war denn die Reaktion? Also ich war sehr überrascht, weil es gab viele, viele positive Stimmen und was mir aber besonders gefallen hat, dass die Leute richtig konstruktiv dazu beigetragen haben und gesagt haben, das kann man besser machen oder bedenkt nochmal das oder da habt ihr echt einen Volltreffer gelandet, das kann man gut gebrauchen, das würde ich auch so machen. Wir haben ja hier auch so eine Technik, ich sage immer, es ist wie beim schwäbischen Häusle bauen, die etwas dazu beitragen, sind gern gesehen, aber das Eigentum an diesen guten Vorschlägen geht über an den Entrepreneur. Das sieht man hier so im Labor, auch die Grundregel, in Lehrveranstaltungen auch, wenn ich sie mache. Und dafür kann der Nächste, wenn er kommt, auch wieder die Gruppe nutzen. Und es scheint doch so zu sein, dass so eine Gruppe auf mehr Ideen kommt und bessere Ideen, als wenn sie selber nur drüber nachbrüten oder mit mir drüber sprechen. Ich habe sowieso meistens keine Zeit. Also dieses Phänomen Gruppe, ja, aber eigentlich doch selber Entrepreneur bleiben, sie machen es ja allein, und die Gruppe aber nutzen. Genau, also man sollte die Idee dann auch nach einer gewissen Zeit offenbaren, also meine Einstellung ist, dass ich erstmal die selbst entwickelt habe und wo man dann, sagen wir mal, nicht weiterkommt, hat diese Gruppe gestern mir sehr viel geholfen und sehr viel genutzt, in denen die zusammen mit mir an der Idee richtig weitergearbeitet haben. Ja. Gibt es denn auch schon, hat es auch schon jemand genutzt? Ja, es hatte gestern jemand aktiv genutzt in der Vorlesung und dann sind auch ja, durch, ein bisschen schon was ist durch die Vorlesung schon ein bisschen was reingegangen. Ja, also man kann praktisch von Null starten. Der Seth Godin, so ein Marketing-Guru in den USA, sagt auf die Frage, wie viele Kunden brauche ich zum Start eines Unternehmens, sagt er einfache Antwort, einen Kunden, aber den muss ich begeistern können, dann erzählt er seinen Leuten begeistert und dann habe ich es eigentlich geschafft. Aber wenn ich es nicht schaffe, einen zu begeistern, dann lieber sein lassen. Also ja, nicht nur ein bisschen, nicht was verhökern, was verkaufen, sondern ich muss Leute mit einer Idee begeistern können. Genau. Warten wir mal ab, wie es bei Ihnen passiert. Ja, ich denke, jetzt haben wir soweit hier alles gemacht. Jetzt sollten wir es vielleicht mal ausprobieren. Ja, gerne. Steht sowieso eine Pause an. Jetzt gehen wir aus der Live-Übertragung raus. Und jetzt haben Sie das Wort und sagen, wie Sie das finden, was er hier gemacht hat. Ja.